Hallo und herzlich willkommen zum 12. News-Podcast im Jahr 2014. Zugleich auch der letzte News-Podcast in diesem Jahr. Und heute gibt es, wie gewohnt, die geballte Ladung an Detektiv Conan und alles, was sich rund um die Detektiv Conan-Community dreht. Ich bin heute nicht allein da, denn mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebes Team, hallo liebe Hörer, zum letzten Mal in diesem Jahr im News-Podcast. Genau, und dann ist noch mit dabei Kevin, unser Stargast. Wunderschönen guten Abend, liebe Leute. EMA irgendwann beim aktuellen Stand angekommen ist, das kann noch ein paar Monate und Jahre dauern, aber EMA schreitet voran wie der drei neue E-Manga hier. Dürft ihr euch gerne kaufen. Wir müssen diesen Code lösen. Die wollen im Stadion. Zu spät. Was? Detective Conan, der 16. Film. Der 11. Stürmer. Hau ab da. Ran! Dann weiter zur spoilerfreien Zone. Da haben wir zunächst eine News aus Italien. EMA irgendwann beim aktuellen Stand angekommen ist. Das kann noch ein paar Monate und Jahre dauern. Aber EMA schreitet voran wie der drei neue E-Manga hier. Dürft ihr euch gerne kaufen. Dann weiter zur spoilerfreien Zone. Da haben wir zunächst eine News aus Italien. Dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wie gesagt, der letzte News-Podcast im Jahr 2014. Demnach möchte ich mich hier an dieser Stelle gerne von euch verabschieden. Verweise noch auf das ConanWiki, ConanWiki.org, ConanForum.org ist unser Forum, ConanNews.org, unser Newsblog, wo ihr auch den ConanCast hören könnt. Der ist auch zu finden auf iTunes, dort einfach mal ConanCast eingeben, da findet ihr alle Ausgaben, genauso wie die aktuellen Ausgaben auch auf YouTube zu finden sind, youtube.com/ConanNews, und wir haben einen Facebook- und Twitter-Account, facebook.com/ConanNews, twitter.com/ConanNews, das waren die Verweise. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Jahr. Ja, ich verabschiede mich auch, und sollten wir uns nicht in einem anderen Podcast dieses Jahr noch hören, dann bis zum nächsten Jahr im Februar. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss.